Wir rufen die Jugend der Welt. Alle 4 Jahre geht dieser Ruf über die ganze Erde. Und dann versammeln sich tausende junge Männer und Frauen zum größten Sportfest der Völker, zu den Olympischen Spielen. In friedlichem Wettkampf zeigen sie, wie sie in jahrelangen Mühen ihren Körper und Willen gestellt haben. Die Pflege der Leibesübungen eint die Jugend der ganzen Welt. Sie weiß, dass die Völker nur dann bestehen und groß, gesund und stark bleiben können, wenn sie dem Körper und Geiste durch Turnen und Sport eine sorgsame Pflege angedeihen lassen. Solange aber die jüdische Weltpest noch in den Völkern haust, wird dieses ideale Streben der Jugend vergeblich sein. Der Jude war von Anfang an die Verkörperung des Hässlichen und Schmutzigen, der Lüge und Habsucht, der Niedertracht und Verkommenheit. Es ist der entschlossene Wille des Judentums, die nicht-jüdische Menschheit von ihrem Streben nach dem Schönen, Edlen und Erhabenen abzubringen und hinabzuführen in den Sumpf. Solange der jüdische Weltfeind am Werke ist, die Völker mit seinem Gifte zu verderben, so lange kann die Welt nicht genesen. Darum rufen wir heute die Jugend der Welt. Wir rufen sie zum Kampfe um die Freiheit der Menschheit. Der Untergang des jüdischen Völkerschmarotzers wird die Welt für immer befreien von Drohnen, Heuschrecken, Wanzen, Hyänen, Giftschlangen, Bazillen und vom Pudelmopsdackelpinschern in Menschengestalt. Ende.